Jesus, Dienstagmorgen, der Wecker geht. Du stehst auf, hast nichts zu tun. Entscheidest dich, ein bisschen ins Auto zu steigen, zum Meer, dir ein bisschen die Zeit zu vertreiben. Es ist Dienstagmorgen, du hast nichts zu tun. Es ist Dienstagmorgen, du hast nichts zu tun. Keine Arbeit, das Leben wird dir nicht schwer. Steigst ein in die Karre, drehst den Knopf auf. Und das Leben schmeckt dir nur viel und bist gut drauf. Fährst runter auf der Autobahn. Suchen.